Eine Krankheit ist in uns. Sie brodelt in uns wie Gallensaft, der den bitteren Geschmack in unserem Mund hinterlässt. Sie ist in jedem von Ihnen, die um diesen Tisch sitzen. Nur wenn wir wissen, was uns krank macht, können wir auf Heilung hoffen. Wie bewerten Sie das? Er hat eindeutig den Verstand verloren. Was wir hier anbieten, ist ein Prozess der Reinigung. Abseits der Zwänge der modernen Welt. Was wir hier anbieten, ist ein Prozess der Reinigung. Abseits der Zwänge der modernen Welt. Zerstört wurde durch diese Mechanismen der Angst. Ich to the Digga, das knallt so durch.